Wichtigste ist jetzt, die Gewaltfrage zu diskutieren. Ich habe einen Termin für die Einführung bei Hof. General Jordan ist im Anmarsch auf Württemberg. Habt ihr die Flugblätter fertig? Welche Flugblätter? Prima. Plakate. Flugblätter. Sind sie fertig, wenn Jordan einmarschiert? Habt ihr einen Plan? Ich muss Professor Frenkel daran erinnern, du hast recht. Ich habe mir ein venezianisches Stilett besorgt. Es stellt eine Medusa dar. Sie, handlang. Und hier musst du draufdrücken. Versuch's. Aus deinem Rendezvous mit dem Herzog wird wohl nichts. Die Franzosen waren schneller. Habt ihr darüber geredet, was wir jetzt tun? Wir warten auf eine Nachricht aus Stuttgart. Wieso wartet ihr? Worauf? Eine Nachricht. Eine Nachricht aus Stuttgart. Meine Herren, ich bitte um Ruhe. Eine Nachricht aus Stuttgart. Meine Brille. Also. Das ist doch nicht möglich. General Jourdain proklamiert, er werde keinerlei Erhebungen in Württemberg dulden. Die Polizei ist schon überall. Da ist ein Herr für Sie. Los, weg hier. So wohnt mein Sohn. Ich habe den Namen, den du dir zugelegt hast, auf den Listen gefunden. Dann sitzt du noch mal hier. Die Franzosen sind da und gleich wird auch die Polizei da sein. Ich habe mir einen anderen Namen zulegen müssen, weil der Name meines Vaters einen Klang hat, bei dem es anständige Menschen schaudert. Wenn du bleibst, bin ich ruiniert. Oh, du musst nur sagen, ich sei nicht dein Sohn. Das werde ich auch. Ich erwarte es nicht anders. Wir beide. Ach was! Ein Vogel, der nicht ausgeflogen ist. Los, mitkommen! Wohin? Auf den hohen Asberg. Wohin sonst? Hallo, Nachbar. Ich glaube, du suchst ein warmes Plätzchen. Genau wie ich. Los, hoch! Was ist los? Wo bin ich? Komm, du wirst schon erwartet. Es ist auch gar nicht weit. Sind wir da? Komm, es ist nicht mehr weit. Los, mach nicht lang. Du kannst ja schon das Licht sehen. Ich sehe nichts. Ich kann nichts mehr sehen. Es kommt alles wieder. Komm. Sieh mal. Wir sind da. Es gibt doch Spuren. Wenn es weiter so schneit, sitzen wir in der Falle. Die Lausche der Höhle haben wir jedenfalls leer gefressen. Weg müssen wir so oder so. Ja. Mit der Polizei ist nicht mehr zu spaßen. Es ist etwas anders geworden. Die Franzosen räumen auf. Wie sieht's aus? Hannes, mit dem Schnee, das wird nichts. Meinst du? Es ist aber schon wieder Regen dazwischen. Ja. Wie war das eben, den Joschi gebracht hat? Ein Spitzel. Man kann es auf den ersten Blick sehen. Aber keine der Visagen, die mich bis jetzt hereinzulegen versucht hatten. In Mainz soll ja ein neuer Mann sein. Aber ist er so naiv zu glauben, er könnte mich mit einem Studierten wie dem da reinlegen? Und wenn es doch schneit? Dann sitzen wir in der Falle mit einem Polizeispitzel. Er erkennt mich nicht. Es ist ein Witz. Er kommt nicht auf die Idee, dass ich es bin, den er sucht. Veit heißt er. Ich habe gesagt, ich heiße Heid. Johannes Heid. Und er glaubt mir. Trotzdem, Hannes, wo ein Spitzel ist, da sind noch mehr. Als Leindecker und Schick die Pistole und die Karte und das viel Geld gebracht haben, da habe ich gesagt, wenn der noch in der Nähe ist, dann bring ihn her, wenn's geht. Der interessiert mich. Er kommt aus Mainz. Ich hole ihn aus wie eine Weihnachtsgans. Der soll mir mal was von dem neuen Mann erzählen, der aus Paris gekommen ist. Man kann nie genug wissen. Und solange er mich nicht erkennt, ist es ja gut. Ich habe ihm Glühwein gegeben, damit er zu sich kommt. Jetzt isst er. Morgen nehmen wir ihn mit. Mal sehen, was wir mit ihm machen. In einer Stunde werdet ihr abgelöst. Auf Ihr Wohl, Herr Heid. Und auf die Gastfreundschaft. Vorsicht, Vorsicht mit dem Glühwein. Wir wollen doch noch ein bisschen von euch haben. Ihr seid mutig, so ganz allein zu wandern. Man hört so viel vom Schinderhannes. Erzählen Sie. Ja, ich denke, ich erfahre was von euch. Er kann fliegen. Was der sich wieder einlässt. Spitzel mitnehmen. Der war schon immer anders. Sein Vater war Schinder bei uns im Dorf und Feldschütz aus dem Taunus. Den hat es nirgendwo gehalten. Der Hannes war anders als wir. Freundlich, aber kalt. Ja, gleichzeitig. Du hast nie gewusst, was nun wirklich war. So lange kennst du ihn schon. Ihr seid aus demselben Dorf. Einmal, da hat er das ganze Dorf tyrannisiert. Mit neun. Er allein. Das war, als die Franzosen zum ersten Mal kamen. Wir sind denen entgegengelaufen. Und ein Sergeant hat sich ihn gegriffen und neben sich auf den Kutschbock gesetzt. Und so fuhr er ins Dorf ein. Auf dem Bock eines französischen Proviantwagens. Lachend und winkend. Als würde jetzt ein Fest gefeiert. Oder ein Sieg. Und er hätte gewonnen. Er, der Älteste unseres Schinders. Des verachtetsten Mannes weit und breit. Das Dorf wusste, was die Franzosen wollten. Wir wurden von unseren Eltern in die Häuser gescheucht. Nur, er ließ sich von seinem Sergeant nicht trennen. Die Franzosen brauchten Schweine. Er wusste, wo die fettesten waren. Sie suchten eine Gans, Brennholz. Kein Problem. Betten, Federzeug. Hänschen wusste Rat. Hat er nicht verstanden, dass die Franzosen das Dorf ausräubern? Dass sie plündern? Es muss für ihn gewesen sein wie im Traum. Ein Erwachsener. Ein Sergeant tat, was er wollte. Folgte ihm, wohin er ging. Ja, fast der ganze Haufen schwer bewaffneter Männer folgte ihm. Zwar mit unverständlichen, aber offenbar anfeuernden und lobenden Rufen. Das Dorf lag offen vor ihm. Keine Tür mehr verschlossen. Und er, der sonst immer draußen stehen bleiben musste, wenn er eine Nachricht von seinem Vater zu überbringen hatte, der mit uns nur heimlich spielen durfte, er kam in Häuser, die er nie zu betreten gewagt hätte. Er sah das Schlafzimmer des Bürgermeisters und die Studierstube des Pfarrers. Er kam in Küchen, Räucherkammern, Keller, Ställe, die für ihn unwiderruflich verschlossen gewesen waren. Vor seinem ausgestreckten Kinderarm öffneten sich Türen. Ein Wink seiner kleinen Hand förderte Schätze zutage. Und der Sergeant lachte, tätschelte ihm den Kopf und lobte ihn mit Seitenblicken voller Spott auf die Bauern hin, die mit versteinerten Gesichtern dastanden und sich nicht zu helfen wussten gegen den Knirps, der die Franzosen auf ihre Kosten bewirtete. Und sein Vater hat ihn nicht geholt? Der Alte war nach Hause gelaufen vor Scham. Sein Sohn aber war geschäftig. Er musste sich doch vergewissern, dass die Gäste des Dorfs gut untergebracht waren in den Betten des Bürgermeisters. Dass die Feuer auf der Dorfstraße auch richtig brannten, an denen die abgestochenen Schweine brieten. Dass auch Wein und Bier genug da war und es auch an Stühlen und Bänken nicht fehlte. Er würde sonst welche aus den Häusern heraus auf die Straße holen. Ja. Und so merkte er nicht, dass ein Wagen zog, voll beladen. Dass von den Fußtruppen ein Haufen nach dem anderen das Dorf verließ, auf den Bajonetten aufgespießt, Hühner, Brotlaibe, Fleischbatzen. Und auch sein Sergeant war plötzlich verschwunden. Ein Feuer nach dem anderen fand er verlassen. Und plötzlich war er allein. Nirgendwo mehr ein Franzose. Das Dorf wüst und versaut. Und auf einmal stand er vor uns.